Kundgabe 5807. Empfangen durch Bertha Dudder am 16. und 17.11.1953. Weltenwende. Nicht Weltenende. Die Weltenwende bedeutet nicht das Weltenende, denn meine Schöpfungen werden noch ewiglich bestehen bleiben, bis sie ihren Zweck erfüllt haben, dem in der Tiefe befindlichen Geistigen zur Höhe verholfen zu haben. Dann erst kann von einem Weltenende gesprochen werden, wenn alles vergeistigt ist, was diese Schöpfungen benötigte zur Vollendung. Was aber vor euch liegt, was ihr mit aller Sicherheit erwarten könnet, was ich euch verkünden ließ durch Seher und Propheten, das ist eine Wende, die für die Erdenbewohner wohl als Ende bezeichnet werden kann. Jedoch richtiger gesagt, eine totale Wandlung ist, eine Wende des Bestehenden und völlige Umgestaltung der Erdschöpfung. Es ist ein Wechsel von einer Epoche in eine neue, was für die Menschen sowohl als auch für jegliche Kreatur ein Ende des Lebens bedeutet, das für die Menschen gleich ist einem Weltende. Die totale Umwandlung der Erdoberfläche mit allen Schöpfungen ist auch zugleich ein Beenden jeglicher Entwicklung irdisch-materieller Art. Alles, was an Fortschritten auf wissenschaftlichem Gebiet oder menschlichen Leistungen zu denken war, alles, was an Errungenschaften erzielt wurde, fällt der Zerstörung anheim. Und alle Erfahrungen verlieren ihren Wert, weil niemand mehr das ausnützen oder anwenden kann, was zuvor als so wichtig angesehen wurde, dass darüber jegliches geistige Streben vergessen wurde. Es bleibt nichts von allem zurück. Es wird nichts davon hinübergenommen auf die neue Erde, wenngleich diese bewohnt werden wird von Menschen, die die alte Erde erlebt und belebt haben. Denn nichts davon wird auf der neuen Erde von Nutzen sein und nichts davon benötigt werden. Eine völlig neuartige Welt wird die kleine Schar der Entrückten beglücken. Eine Welt, die in nichts an die alte Erde gemahnet, die mit Recht eine gewandelte Erde genannt werden kann. Und die Menschen der neuen Erde werden nun verstehen, warum von einer Wende gesprochen wurde, worunter aber niemals das Ende der Welt zu verstehen ist. Irdisch also ist diese Wende erkennbar, aber noch viel mehr geistig. Die geistige Wende ist Ursache und Zweck dessen, was kommt. Ein geistiger Zustand, wie er vor dem Ende der alten Erde besteht, zieht unwiderruflich eine Auflösung nach sich, weil etwas geistig Totes auch das Erstarren dessen bedeutet und wahres Leben nur aus geistigem Leben hervorgehen kann. Darum muss eine Wende eintreten, wo das Leben in der völlig toten Umgebung nicht mehr denkbar ist. Dass sich die Wende nicht mehr auf dieser Erde vollziehen kann, ist offensichtlich. Denn stets mehr verweltlichen sich die Menschen, stets mehr trachten sie nach materiellen Gütern und stets weniger wird ihr Glaube, weil in ihnen die Liebe erkaltet. Erkalten der Liebe aber bedeutet verhärtete geistige Substanz oder auch Abweisen meiner alles belebenden Liebekraft und so nach einem bewegungslosen Zustand, eine völlige Kraftlosigkeit und daher ein Erstarren in Untätigkeit. Was noch lebt, wird dann dem Tode verfallen sein. Was aber jetzt noch gebunden ist, wird die Freiheit erlangen, um nun aufwärts streben zu können mit dem Ziel endgültiger Freiheit. Ein Wendepunkt für die gesamte Erdschöpfung ist gekommen. Alles Geistige wandelt seine Außenform. Und also ist auch dann ein allgemeiner Aufstieg gesichert, weil nur die positiven Kräfte, nicht aber die negativen Kräfte wirken können, weil letztere gebunden sind und völlig kraftlos und geistig darum überall nur ein Aufstieg möglich ist. Amen.